Der GAU der Deutschen Bahn, Stuttgart 21. Das größte schwarze Loch im DB-Finanzkosmos aber heißt Stuttgart 21. Die Haltestelle sollte der Musterbahnhof fürs 21. Jahrhundert werden. Die Bahn versprach immer wieder neue Eröffnungstermine. So sollte der Knoten zunächst 2021 in Betrieb gehen. Wer 2023 auf dem Bahnhof war, weiß, fix und fertig sind dann nur die Bahnkunden, die schon mal knapp einen Kilometer Umweg gehen müssen. Nun sollen 2025 die ersten Züge im unwirtlichen Tunnelbahnhof halten. Sicher ist nur, Stuttgart 21 dürfte als der DB-Bahnhof in die Geschichte eingehen, in dem das meiste Geld versenkt wurde. Nach aktueller Schätzung werden es bis zum Ende der Arbeiten etwa 10 Milliarden Euro sein. Doch bisher platzte noch jede Kostenschätzung. Ursprünglich hatte die Bahn im Finanzierungsvertrag mit 4,5 Milliarden geplant. 10 Milliarden Euro. Für dieses Geld hätten sich viele Bahnhöfe auf dem Land polieren lassen, um die Bahn in der Fläche zu einer ernsthaften Alternative zum Auto zu machen. Stattdessen hat die Bahn einen funktionierenden Bahnhof über mehr als ein Jahrzehnt in eine Großbaustelle verwandelt und Bahnfahren im Südwesten zur Geduldsprobe gemacht. Dazu drohen selbst im Falle der Vollendung des Projekts Stuttgart 21 eher Verschlechterungen für den Bahnverkehr und die Reisenden. KritikerInnen befürchten eine zu geringe Kapazität, beanstanden den Brandschutz in den tiefen Tunneln, zu eng geplante Fluchtwege und schiefe Bahnsteige, auf denen sich Koffer und Rollstühle selbstständig machen könnten, wenn Reisende sie nicht richtig abstellen. Gewonnen haben bei dem Projekt eigentlich nur die Firmen, die für Milliarden Tunnel durch den Stuttgarter Untergrund fräsen und über beste Verbindungen zur CDU im Ländle verfügen. Finanzielle Anreize für Neubau statt Sanierung. Auch wenn nicht alle Projekte der Bahn in der Größenordnung von Stuttgart 21 scheitern, das Unternehmen versenkt regelmäßig hunderte Millionen Euro in fragwürdigen Prestigebauten. Warum widmet sich die Bahn überhaupt so gerne neuen Großprojekten, anstatt vorhandene Infrastruktur zu sanieren oder zu erweitern? Ursache sind mal wieder falsch gesetzte Anreize. Die Bahn setzt auf Neubau statt auf Sanierung, weil das für sie billiger ist. Sanierungen bestehender Infrastruktur müssen nämlich aus den Budgets der DB Netz AG bezahlt werden. Neubauten dagegen zahlt der Bund, also der Steuerzahler. Noch Fragen? Vielleicht, warum hat die Führung der ewig verschuldeten Bahn eine so große Vorliebe für sehr, sehr teure Projekte? Gleiche Antwort. Weil die nicht die Deutsche Bahn bezahlt, sondern der Bund. Noch ärger, die DB konnte über Jahre hinweg sogar noch 18% Pauschale für Projektplanung abgreifen. Mit anderen Worten, je mehr fremdes Geld, nämlich Geld des Bundes, die Bahn in Neubauten versenkte, desto mehr eigenes Geld bekam die Bahn vom Bund in Form der Planungskostenpauschale. Das wurde 2018 zwar abgeschafft, erklärt aber, warum viele Jahre lang sehenden Auges so viel Geld in Megaprojekten verbraten wurde, das viel sinnvoller hätte investiert werden können. Und einiges spricht dafür, dass die alten Fehlanreize für möglichst teure Projekte in der Unternehmenskultur der Bahn bis heute fortwirken. Ein Tanker ändert eben nicht so schnell seinen Kurs. So betrachtet sind doch nicht alles nur Managementfehler, die den Zugverkehr in Deutschland einrosten lassen. Entscheidend sind die Vereinbarungen des Bundes als Eigentümer mit der Bahn. Setzen diese Spielregeln die falschen Anreize, verleiten sie die Führungsebene der Bahn dazu, Entscheidungen zu treffen, die nur in der Binnenlogik dieser Vereinbarungen Sinn ergeben, gesellschaftlich hingegen kaum.